Mensch. Das dreht sich nur ums Geld, die einen tun Fleisch hinschmeißen, die anderen werden Hunger leichten. Tiere sind nur noch ein Produkt, werden ausgeweidet und heruntergeschluckt. Doch es gibt eine Lösung für das Problem, deshalb wird es schaden. Denn nach unserem persönlichen Ermessen muss man keine Tiere essen. Es muss nicht sein, dass Tierblut fließt, wenn man sich den Menschen schießt. Denn nach unserem persönlichen Ermessen muss man keine Tiere essen. Es muss nicht sein, dass Tierblut fließt, wenn man sich nen Menschen schießt. Es gebe keine Hungersnöte, wenn ich nur ein paar Menschen töte. Überbevölkerung wird nicht mehr definiert, weil sie die Menschheit selbst dezimiert. Und auch Idioten wie Bullen und Rassisten würden nur ein kurzes Dasein fristen. Ja, das ist die Lösung für das Problem, also hört euch an, wie wir das sehen. Denn nach unserem persönlichen Ermessen muss man keine Tiere essen. Es muss nicht sein, dass Tierblut fließt, wenn man sich den Menschen schießt. Denn nach unserem persönlichen Ermessen muss man keine Tiere essen. Es muss nicht sein, dass Tierblut fließt, wenn man sich den Menschen schießt. Es ist ein Revolutionär, auch Hannibal Lecter mögen wir sehr, denn die beiden haben's gecheckt, dass gerade Menschenfleisch sehr gut schmeckt. Ein Zombie-Virus wünsch ich mir, und so Menschenweiß muss noch ein kühles Bier. Ja, das ist die Lösung für das Problem, als wir wünschen uns, dass bald noch mehr hinter uns stehen. Denn nach unserem persönlichen Ermessen muss man keine Tiere essen. Es muss nicht sein, dass Tierblut fließt, wenn man sich nen Menschen schießt. Denn nach unserem persönlichen Ermessen muss man keine Tiere essen. Es muss nicht sein, dass Tierblut fließt, no, no, no, wenn man sich nen Menschen schießt.